Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einem, ja, Custom ROM. Sag ich mal, die als oder nein, mein Android-Gerät ist ja ein OnePlus One und ich bin damit durchaus absolut noch zufrieden. Das ist ja offiziell sowieso stehen geblieben bei Cyanogen OS irgendwas 13.1 oder irgendwie sowas muss das gewesen sein. Auf jeden Fall Android Version 6.x. Ja, nun gibt's Cyanogen Inc. ja eh nicht mehr. Also Cyanogen OS gibt's auch nicht mehr. Cyanogen Mod gibt's auch nicht mehr. Das Nachfolgerding ist Lineage OS. Und ich hatte die Cyanogen Mod Nightlies schon installiert nach dem offiziellen Update-Ende für das OnePlus One und war also schon auf Android 7.1.1, was mir durchaus gefällt. Das Gerät hat damit noch einen Geschwindigkeitsschub gekriegt und das lief alles schon sehr, sehr stabil. Nun gab es ja Cyanogen nicht mehr. Und letztes Jahr, irgendwann noch im Dezember, bin ich dann umgestiegen auf einen inoffiziellen, unofficial Build von Lineage OS, weil es gab ja noch keinen offiziellen Build davon. Das lief auch weiterhin stabil und jetzt kam mir die Mitteilung, dass am Wochenende die offiziellen Builds rausfallen sollen. Gestern dann, Montag, 23. Januar gab es auch die Builds für das OnePlus One. Das Ganze war ein bisschen kompliziert und hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen erst bereitet. Also nicht die Durchführung, aber ich hatte gelesen, dass Leute, die entweder noch bei Cyanogen Mod sind bei den Nightlies oder beim inoffiziellen Build, dann musste man erst das Experimental Build flashen und dann das neue Lineage OS Build. Das dauerte unglaublich lange. Ich hatte gelesen von Bootloops und von OnePlus One Geräten, die nicht mehr gingen und dann irgendwie mit ADB flashen und alles sowas. Ich habe es trotzdem riskiert. Das hat tatsächlich lange gedauert. Normalerweise. Sorry, der Husten ist doch noch da. Normalerweise dauert so ein Flash-Vorgang vielleicht so, 5 Minuten, 6 Minuten. Allerhöchstens mit Neustart noch eingerechnet und Cache bereinigen. Das hat irgendwie 20 Minuten gedauert, 25 Minuten. Auch das nach dem Experimental-Build musste man es dann neu starten, dann wieder ins Recovery rein und Flashen vom offiziellen Lineage OS Nightly. Was glaube ich auch Nightly noch heißt oder Weekly Nightly ist auch egal, dauerte dann nochmal irgendwie Viertelstunde. Jetzt läuft es aber auf jeden Fall und es hat sich nichts, im Prinzip gar nichts geändert. Es sieht alles so aus, wie es aussah. Es gibt einen Lineage OS Updater, der jetzt wieder integriert ist in den Settings und ihr müsst aber, einige Permissions waren weg und die musste man neu machen, also Zugriff, wenn ihr die App startet, werdet ihr halt wieder gefragt und dann sagt ihr halt wieder, ja, habt Zugriff auf Bilder oder was auch immer. Und aber alle Google Apps waren installiert, alle Daten waren da, natürlich irgendwie die Anordnung der Apps, alles so weiter. Was aber momentan noch nicht wieder da ist, ist Root. Für den Root-Vorgang bietet Lineage OS noch nicht, aber soll wohl kommen, noch irgendwas, eine ZIP-Datei, die ihr flashen müsst und dann habt ihr auch wieder Root auf dem Gerät. Darauf warte ich persönlich schon, weil ich hatte mir jetzt angewöhnt, den Pixel Launcher zu verwenden und da habt ihr links Google Now und das habt ihr halt nur, wenn ihr das mit Root verschiebt und irgendwelche Berechtigungen verändert. Und das geht halt jetzt noch nicht, aber Super Zoo-Datei soll man erstmal nicht flashen irgendwie. Das geht wohl noch nicht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall lasse ich das erstmal und warte, bis da was angeboten wird. Ich hoffe mal in den nächsten Tagen. Und dann bin ich durchaus zufrieden. manche Leute hatten mir empfohlen, mach doch einen, ja, also wipe doch alles, lösch doch alles und ich sollte auf das wie hieß es, Tugger Power ROM umsteigen, Tugger Power in Version 16. Das soll wohl irgendwie noch besonders schön oder besonders schnell oder irgendwie sowas sein. Ich hatte ja jetzt aber nun mit den offiziellen Nightlies von CyanogenMod gute Erfahrungen gemacht und irgendwie habe ich gedacht, dass wenn der ROM-Ersteller von Tugger Power aufhört, irgendwann mal ROM zu erstellen, dann muss ich wieder wechseln. Und darauf habe ich keine Lust. Und irgendwie direkt auf das offizielle Lineage OS ROM setze ich irgendwie Hoffnung, dass das einfach länger bleibt. Hoffe ich. Jedenfalls. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade ganz großen Blödsinn erzählt und Tugger Power gibt schon ganz lange. Ich weiß das nicht. Ich war überhaupt schon ganz lange nicht mehr bei meinem HTC Desire. Damals habe ich irgendwie mal Custom ROMs geflasht und eigentlich will ich das gar nicht, aber ja, war jetzt halt gezwungen, weil, wie gesagt, CyanogenOS gab keine Updates mehr und jetzt gibt's das eh nicht mehr. Was will ich damit sagen? LineageOS macht Android 7.1.1, bringt das auf alte Geräte und macht einen guten Eindruck und ist schon jedenfalls auf dem OnePlus One, trotz Nightly, sehr stabil. Download-Empfehlung meinerseits in diesem Fall. Wie das auf anderen Smartphones aussieht, das weiß ich natürlich nicht und Haftung übernehme ich auch keine. Das versteht sich von selbst. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.